200 Jahre Geschichte der Französischen Revolution. Es geht den Lauf der Dinge an. Es ist das Schlimmste unserer Geschichte, nicht schamlos ins Auge zu sehen. Die Geschichte hier ist Aufzählung von dem, was augenfällig zutage tritt. So ist es. Die Revolution geht ihrem Ende zu. Letztes Kapitel. Man hatte die Revolution schon mehrmals für beendet erklärt. Und das taten natürlich immer die, bei der Umwälzung gerade oben waren. Dann allerdings haben die oben, wenn man die Sache sieht, wie sie gelaufen ist, ganz konsequent an ihrem Sturz gearbeitet. Das war natürlich nicht die Absicht. Das ist die Umwälzung. Die Revolution und die Regierung können zwangsläufig zusammen nicht gehen. Schließlich ist ja im Großen und Ganzen das Ziel von Revolution die Beseitigung der herrschenden Regierung. Ein Dilemma. Das große Problem der großen Revolution, die Exekutive. Die ausübende Gewalt hätte man sich am liebsten ausübend ohne die Gewalt gedacht. Regierung als Erledigung der Staatsgeschäfte ohne Machtbefugnis. Das Gegenteil von absoluter Monarchie. Der unbeschränkte Einzelherrscher, der Tyrann. Der eben ist der Stein des Anstoßes gewesen zur Revolution. Den Tyrannen stürzen und eifersüchtig wachen, dass kein neuer aufkommt. Tyrann, das ist die tödlichste Beschuldigung und böseste Verleumdung, wenn einer sich in seiner Rolle stark macht in der Revolution. Das Schreckgespenst des Despotismus. Die Diktatur. Das Schimpfwort heißt dann ein Cromwell. Auch nicht als Provisorium. Macht verteilen, nicht konzentrieren. Marat macht die Ausnahme. Ich glaube, vielleicht der erste in Frankreich seit der Revolution zu sein, der einen Militärtribun, einen Diktator, Triumvirate vorgeschlagen hat. Das sagt der Volksfreund angesichts der eben die eine und unteilbare getauften Republik. Als einziges Mittel, die Verräter und Verschwörer zu vernichten. Marat meint hier als erstes diese Gironde, die im Konvent als Mehrheit herrscht. Nur gab es damals nicht Gironde oder die Partei der Girondisten. Das kam erst als historische Bezeichnung auf. Es sind zu jener Zeit nur die Verräter und Verschwörer für Marat. Sie waren eben nicht so einfach und eindeutig auszumachen. Zum ersten Mal als Gruppe beschrieben werden sie ein halbes Jahr später von Camille Desmoulins in seiner Geschichte der Brissotins, die mit Brissot gingen. Als Marat Verräter und Verschwörer sagt, steht es noch 2 Wochen hin, dass Brissot seine führende Position im Jakobinerclub abgeben muss und ausgeschlossen wird. Die Revolution war gerade dabei, ihre Phase des totalen Chaos hinter sich zu lassen. Brissot hatte es geschafft und Robespierre auf verlorenem Posten gestanden. Das war aber nicht, wie es einem vorkommen kann, der gemäßigte Girondist und der fanatische Jakobiner. Das ist der verantwortungsloseste Kriegstreiber, der mit Propagandasprüchen die Stimme der Vernunft zum Schweigen bringt. Brissot ist einer der Leute, die gern die Herrschaft unter sich verteilen, ohne die Regierung zu üben. Ein kurzer Blick zurück auf die Zeit, als die Umwälzung auf ihrem Kehr um ist und wie es dazu kam, zeigt den Anfang der Geschichte vom Ende der Revolution im Bilderbogen. Erstes Bild, Verfassung. Das Volk räumt die grässliche Zwingburg ab, damit ihre Mauern nicht mehr zwischen dem König und ihnen stehen. Das Menschenrecht ist Freiheit, Eigentum, Sicherheit, Widerstand. Der Mensch braucht sein Brot. Damit der Bäcker wieder für das Brot sei, ziehen die Frauen von Paris hinaus nach Versailles, sich den König Bäcker holen und bringen ihn heim in die Stadt. Zum Triumph tragen sie Brotlaibe auf Piken voran. Über 100 Jahre ist seine Wohnung verwaist. Das Volk der Stadt hütet den geliebten König, die Verschwörer und Verräter der Nationalversammlung plündern seine Macht. Der ausgeplünderte König macht sich zum Narren, lässt sich vom Volk als einer, der nicht mehr von Gott geschützt wird, als Ludwig der Verletzbare nach Hause schleifen. Das Volk empfängt ihn, ohne Hoch und Nieder, zeigt ihm auf Piken gesteckt seine Laibe Brot. Dich brauchen wir nicht mehr fürs Brot.